So, Tag. Herzlich willkommen zur neuen... Also, scheißegal, welche Folge das ist. Ganz im Ernst jetzt. Herzlich willkommen zum Aggressionspodcast. Irgendwas mit Ja oder Nein. Heute mit dir, Roman und mir. Servus, Roman. Servus. Oh, ohne Witz, hey. Heute mal ein Thema, das wirklich jeden berührt. Jeden, ja? Drauf scheißen? Fragezeichen? Das ist heute das Thema. Und hey, wirklich, es gibt so viele Themen, auf die man echt einfach mal... scheißen sollte. Ja, wirklich. Jetzt reicht's. Ohne Witz. Hier... Nee, warte mal, Regeln. Nee, wir scheißen heute auf die Regeln. Wenn ihr die Regeln wissen wollt, dann hört euch die letzten Folgen an oder so. Ist mir wohl. Hier, Roman, einfach mal, drück jetzt mal auf die Zeit, bitte. Zeit läuft. Scheiß doch auf die Zeit, Mann. Ja, nicht unbedingt. Ich würde eher sagen, scheiß auf Trump. Weißt du, wieso scheiß auf Trump? Weil mich dieses Thema einen Scheiß interessiert. Mich auch. Ja. Und das kommt jeden Tag überall. Ja, überall. Was interessiert mich das? Was interessiert mich, aber irgendwie so ein Toupet-Träger, dessen Toupet auch noch blond gefärbt ist, ja, ob der Präsident von irgend so einem Staat ist, der 4.000 bis 6.000 Kilometer weg ist, das juckt mich einen Scheiß. So sieht's aus, das denke ich auch. Ja, warum diese ganze Penetration mit Politik? Die ganze Zeit Nachrichten, echt wirklich. Muss ich mir Nachrichten angucken? Muss ich Zeitung lesen? Nen Scheiß muss ich, wirklich, das ist... ja, das, ich weiß, was du meinst. Das ist... Du wirst die ganze Zeit zugebombt mit irgendwelchen unnötigen Drecksinformationen, die dich nur dazu bringen, über irgendwas nachzudenken, dass dein Leben im... das dich einfach nicht interessiert. Ohne Witz, anders kann ich nicht sagen. Scheiß drauf, Alter. Das kotzt mir jetzt alles an hier. Mann! Ja, man könnte auf so einige Sachen im Leben scheißen, dann wäre das Leben viel einfacher, denke ich. Man könnte auf Facebook scheißen und sich den ganzen Scheiß einfach nicht mehr reinziehen. Ja, was übrigens auch ein Thema ist, ja. Ihr könnt auf Facebook Ja oder Nein Podcast besuchen oder auch nicht, das ist uns eigentlich egal. Denn Scheiß drauf. Ich werde die Seite runternehmen, das ist mir völlig wurscht, ja. Facebook gibt mir keinen Support, das sind voll die Assis, ja. Die schreiben nicht zurück. Ich hab denen eine Mailbomb geschickt, ohne Witz. Hast du? Ja, ich glaube, ich habe 17 oder 18 Anfragen hintereinander weggeschickt. Und das Geile ist, ja, du siehst dann in der History von deinen Requests, ja, siehst du bloß 3 Anfragen. Das heißt, der Rest fällt wahrscheinlich ohnehin im Papierkorb. Und dann haben die Dreistigkeit, dir zurückzuschreiben, ja, vielen Dank für dein Feedback, toll, dass du dir die Zeit genommen hast, wir scheißen drauf. Und ehrlich, Leute, ich scheiß auf Facebook, ganz im Ernst, ja, was auch so ein Punkt ist, ich scheiß einfach drauf. Und übrigens, wenn wir schon beim Thema sind, ah, wir sind übrigens beim Thema, sollen wir echt drauf scheißen? Ja, und zwar rote Ampeln, ja, oder... Etikette, bei Tisch, wieso soll ich bei Tisch nicht rülpsen? In manchen Kulturen heißt rülpsen, geil, echt cool, hat's geschmeckt, ja? Und Goethe, warum koppet und furze dir nicht, hat es euch nicht geschmacket? Ja, genau Goethe, du warst der Checker, du hast es gewusst, furzen, rülpsen, alles ist cool, dann fühlt man sich nicht wie zu Hause. Und dann, wenn mir Leute sagen, hey David, schön, dass du da bist, fühle dich wie zu Hause und ich plötzlich, ja, und ich in Unterhose dastehe, dann sagen die, what? Ja? Geht ja gar nicht. Ey, echt, ich gehe enraged. Rote Ampeln. Ja, ich gehe drüber und da guckt mich so eine Mutter an. Hey, ich darf nicht bei Rot drüber gehen, mein Kind ist dabei. Hey, Alter, ich kick dein Kind einfach so über die Straße, da muss es überhaupt nicht mehr auf Verkehrszeichen achten. Boom. Ohne Witz. Ja, Mann. Ja, aber jetzt mal sachlich. Zurück Was zum heißt Thema? Sachlich? Zurück zum Thema. Sollte man auf manche Sachen scheißen? Und dann nehmen wir mal an Sachen wie zum Beispiel über eine rote Ampel laufen. Wenn da jetzt keine Autos rumfahren, Dann laufe ich da drüber. Ja, ich, auch wenn da Autos. Wieso sollte ich nicht rüber? Ganze, also jetzt pass mal auf. Autos, weil die dich überfahren können. Nein, aber das ist ja das Geile, ja. Autos haben so ein System und das ist total abgefahren. B-R-E-M-S-E-N, ja. Bremsen. Und wenn ich, fuck off, einfach bei Rot über die Straße gehe, dann, hey, Zauberei, Autos bremsen einfach. Phänomenal, ja. Und was juckt mich, ob ein Lastwagen in den Fiat Punto fährt? Ist mir doch völlig egal. Ich gehe einfach über die Straße. Habe ich Nummernschild? Nein. Und noch sind wir nicht in London, ja, wo jedes Gesicht aufgenommen wird. Und wir haben keine Dashcams. Yeah, geh einfach über die Straße. Scheiß drauf, ja. Oder gib an der roten Ampel einfach Gas, ja? Die werden schon anhalten. Bisher, ich bin über rote Ampeln gefahren, ja? Bist du? Ja, ich stand mal, ich bin spät nachts heimgefahren und stand an einer Ampel, die rot war. Die war einfach nur rot und weit und breit kein Arsch unterwegs, okay. Ja? Und dann stehe ich da dran und warte 30, also keine Ahnung, in der Nacht, wenn keiner da ist, kommt dir das ja vor wie eine Ewigkeit. Keine Ahnung, wahrscheinlich bin ich 30 Sekunden gestanden, mir kam es vor wie 2 Stunden. Stehe ich dumm rum, ja? Dieses gelbe Licht flimmert über mir und plötzlich fährt einer neben mir vorbei. Einfach, und die ganze, der nimmt die Ampel, an der ich stand, die nächste, die übernächste nimmt er mit, rot, und ich stehe da und denke mir, hey, fuck, der macht's richtig. Der fährt einfach durch. Ja, was mache ich? Ich gebe Gas. Das sind die Taxifahrer, die scheißen auch einfach drauf. Wenn ich nachts mit einem Taxi unterwegs bin, ja, nach Hause morgens um 5 Uhr, keine Ahnung. Und es ist einfach mal nichts auf der Straße. Der brettert über alle roten Ampeln drüber. Das ist dem scheißegal. Ja, weil er weiß, hey, fuck drauf, ja? Ja. Der macht seinen Job, alles cool, rote Ampel interessiert mich nicht. Wir lassen uns einpferchen von solchen Sachen und bombardieren und sagen nicht, hey, vor allem Politik, ja, da hängen diese Wahlplakate die ganze Zeit und mich schauen irgendwelche Fressen von Politikern an, die an der Straßenseite hängen und ich hab leider nicht den Schneid, die Dinge einfach abzufackeln, ja, oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, AfD, CDU, FDP, alles derselbe Rotz, fuck ja, off. Und dann die grinsen dich dumm an mit irgendeiner so bescheuerten Message, die sollte man echt alle abnehmen und den Mülleimer schmeißen, ey. Das ist Umweltverschmutzung, was so die machen. So sehe ich das auch. Ja, und nicht nur Umweltverschmutzung mit dem Material, das sie verwenden, sondern auch mit den Botschaften. Bam. So, ey, boah. Jetzt haben wir uns mal so richtig ausgekotzt. Nee, ich glaube nicht, dass ich schon fertig bin. Ehrlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich fertig bin. Wir nehmen Anlauf. Ja, hier, du kannst gerne, ich hab gerade so eine kreative Pause, du kannst gerne einspringen. Ja? Auf was könnten wir noch drauf scheißen? Allgemein auf Vorschriften. Ich war vorhin bei Etikette und hier am Tisch sitzen. Ja, viele Vorschriften finde ich auch total behindert. Das sollte man einfach mal sagen, fuck off. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel, sich anschneiden. Ja, okay, da gebe ich gebe dir prinzipiell recht, ja, man soll es sich nicht vorschreiben lassen, ob anschneiden oder nicht. Aber das Auto geht mir dann auf den Sack und piepst die ganze Zeit. Ja, das stimmt, ja. Wobei, ich bin ja eher so, wenn ich einen Unfall habe, dann möchte ich nicht mit der Fresse auf dem Lenkrad landen, dafür habe ich einen Airbag. Ja. Ja, ich möchte nicht durch die Scheibe fliegen, aber das ist jedem seins, ja. Mir sollte ein Polizist nicht vorschreiben dürfen, hey, schnall dich an. Dann sage ich, hey, Alter, das ist doch mein Leben, das ist mein Körper. Ob ich mich entscheide, anzuschnallen oder nicht, das ist allein mein Ding. Ja? Das ist mein Ding. Also, wenn du dich nicht anschnallen willst, dann scheiß drauf. Schnall dich nicht an. Genau. Fahr hinten auf den LKW und mit der Fresse voll auf die hintere Laderampe. Kein Thema. Ist bestimmt ein geiles Foto für die Bildzeitung. Ja? Voll geil. Hier, Mann durch Windscheibe auf Laster. Ist jetzt nicht die Mega-Headline, aber es greift zumindest. Ja, ich würde weiterlesen. Oder mir zumindest das Bild angucken. Ich habe letztens einen Artikel gelesen über einen Typen in Köln, der hat das 2 Jahre lang gemacht. Der hat sich sein Kennzeichen abgeklebt und ist jedes Mal über den gleichen Blitzer gefahren. Mit vermummtem Gesicht. 2 Jahre lang, bis die ihn erwischt haben. Der dachte sich auch, fuck off, Alter, wieso steht da jetzt der Blitzer und ich darf da nur 50 fahren anstatt 70. Das war auf einer Autobahn. Und dann ist er einfach mal mit 70 da drüber geblättert. Aber du sagst, irgendwann alle aufgehört, das heißt, die haben ihn irgendwann gekriegt. Irgendwann haben sie ihn gekriegt. Super, geiler Deal, ja. Also das ist auch echt noch so eine Message, die ich jetzt hier, wir als Erziehungsberechtigte, ja, müssen jetzt echt mal sagen. Wenn du drauf scheißt, dann scheiß drauf, kein Thema, ja. Aber wenn du dich erwischen lässt. Sei dir den Konsequenzen bewusst. Ja, genau, dann musst du der Konsequenzen bewusst sein, ja? Oh, Mann, ey. Und dann hier, Kalender. Dann, scheiße, ich hab hier so ein, was hab ich hier? Pferdekalender 2017. Was ist das denn? Ja, dann, das sind so Gimmicks, die werden, hier, Rewe rubbellos, ja? Voll krass, momentan voll am Start, ja? Ich gehe beim Rewe einkaufen und die schieben mir den Scheiß ungefragt in die Tasche. Echt? Ja, da gehe ich hin und die schieben mir irgendwelche Rubbellose in die Tasche. Dann sage ich, was ist das? Was ist das für ein Müll? Dann sage ich, ja, das sind Rubbellose. Und ich so, was soll ich damit machen? Ja, freirubbeln. Ey, komm, Ische, ohne Witz jetzt. Kein ernsthaft? Ein Rubbellos? Muss ich freirubbeln? Was soll ich mit dem Scheiß? Ja, da können Sie gewinnen. Dann sage ich, ja, ich kann gewinnen, aber gewinne ich auch? Nein. Nein, das wissen Sie erst, wenn Sie freirubbeln. Muss ich die freirubbeln? Nein. Ich hab die Rubbellose eingepackt in den Briefumschlag an Rewe zurückgeschickt und gesagt, hey Leute, jetzt gebt mir den Gewinn. Ja, und dann schreiben die zurück, ja, Herr Leusten, vielen Dank für Ihre Anfrage, leider können wir die momentan nicht bearbeiten, aber vielen Dank für Ihr Feedback. Genau wie Facebook. Hey, oh, bam. Ich würde es am liebsten gerne hupen, ja. Hey, es funktioniert sogar. Scheiß auf GEZ-Gebühren genau. Zum Beispiel. Und dann, wenn die sich fragen, wo nehmen die überhaupt auf, so geiler Klang, ist das ein cooles Studio? Nein, wir scheißen auf Studio, ja, wir sitzen einfach im Auto. Ja, ohne Witz, wir sitzen einfach in einem scheiß bekloppten Auto, so ist es, denn wir scheißen auf Studio, sowas brauchen wir nicht. Wir haben schmuckes Aufnahmegerät, das passt. Das läuft. Ja, genau, muss ich mit Messer und Gabel essen? Nein, ich scheiß drauf, ich esse das mit den Fingern. Ey, wenn es Spaghetti sind, voll der Spaß, ja. Das ist eine super Sache. Ich koche Spaghetti, Soße, ja, mix das alles zusammen und dann fett mit der Hand rein und dann haue ich mir das so ins Gesicht. Und dann Bad. Ja, genau. Lätzchen, scheiß drauf, ja. Scheiß drauf. Genau, und dann haue ich mir das einfach ins Gesicht und mampft es so aus meiner Hand. Das ist phänomenal. Das ist ein Gefühl von Freiheit. Probiert's mal aus. Ja, gestern hatte ich so ein Scheiß-drauf-Erlebnis. Da kam eine Rechnung von GEZ. Über 200 Euro. Ja, und? Und ich dachte mir, scheiß drauf, was soll die Scheiße? Für was soll ich zahlen, was ich überhaupt nicht brauche? Ich höre im Auto kein Radio. Das höre ich nicht. Ich habe einen scheiß USB-Stick drin. Im Fernsehen läuft auch kein ARD, WDR oder was weiß ich, was der Dreck da überhaupt kosten soll. Das ist, dann sind wir wieder bei so einem Thema, okay, es ist aufoktroyiert, du musst es zahlen, genau ja. Wie Steuern. Hör einfach auf damit, Steuern zu zahlen, überhaupt kein Thema. Nur nochmal der Tipp, ganz leise so, also jetzt zwischen uns zwei, ja, lass den nicht erwischen. Aber hey, ansonsten scheiß einfach drauf, ja, scheiß drauf. Muss ich die Muppet Show gucken? Nein, muss ich nicht, ich kann auch umschalten. Hier, diese ganzen Fernsehs, voll krass, hey, meine, die Oma meiner Freundin, ne, wenn wir die besuchen, dann erzählt die uns immer von so einem Pay-Kanal, nee, nicht hier von so einem QVC-Scheiße. Was ist das? QVC, dieser Kanal, auf dem die ganzen Produkte anpreisen, Dauerwerbekanal, ja. Und dann verkaufen die, die ist echt, die wird irgendwie dazu geprügelt, durch, ich weiß nicht, wie die Sender das schaffen, aber irgendwie durch diese volkstümliche Musik. So Leute, ja, kenne ich. Genau, die, und die werden voll drauf, die werden, rein. Ja, die, das ist voll krass. Schlimm. Richtig schlimm. Ja, und am liebsten würde ich den Fernseher nehmen von der Oma und würde den einfach durchs Fenster schmeißen, weil ich denke, hey, ein Glück hat die ein zugewiesenes Budget und hat keine Ahnung von Online-Shopping und kann keine Telefonnummern wählen, sonst würde sie die sich arm kaufen, ja. Echt, scheiß auf Fernsehen. Ohne Witz, werf den Dreck weg. Also mein Fernseher ist 50 Zoll drauf, weil ich gesagt habe, scheiß drauf, 32 Zoll, das ist viel zu klein, ja. Also fürs Playstation-Zocken, da braucht man ein riesen Ding. Ja, da darfst du auf jeden Fall nicht drauf scheißen, ja. Du brauchst auf jeden Fall die Playstation Pro. Du brauchst eine neue Festplatte mit 2 Terabyte, so du brauchst aus. Den Wireless-Controller mit Ladegerät und du brauchst natürlich die neue Facecam, du brauchst eine Anbindung an Google, du brauchst den Play Store, du darfst sie nicht sparen, du darfst einfach nur drauf scheißen, was dir alle möglichen sagen. Wenn deine Eltern sagen, hey, schmiede das echt sonst wohin, wir kaufen dir keine Playstation, dann geh einfach in den Medienmarkt und klau dir eine, echt. Scheiß auf Gesetze, scheiß einfach drauf, geh rein, klau die Playstation, fertig. Hey, das ist eine super Sache, die Playstation ist erst umsonst und wenn du sie nicht brauchst oder deine Eltern nicht dabei wissen, kannst du sie immer noch auf eBay verticken, oder? Ja, genau so ist es. Bam, bam, genau. Bam, bam. Und echt, bam, ich sag euch, die Leute, die auf alles scheißen, ja, die kommen im Leben am weitesten. Ja, 30K7. Das ist nun mal das Problem. Ja, genau. Es ist die Lösung. Wenn ich in den Supermarkt gehe, ja, und einen vollen Wagen habe und vor mir steht eine Stange von 5 Leuten und sage ich, ey, Entschuldigung, dringend, ich muss mal durch, ja, gehen Sie mal weg hier, ich bin wichtig, ich habe einen Termin mit dem Filialleiter, ich muss hier unbedingt durch. Schieb die weg. Und wenn sie nicht weichen, ja, dann trete ich den in die Kniekehle und bin vorne. Das ist ganz simpel. Ey, das ist so easy. Und die Leute, ganz im Ernst, die kuschen alle. Sobald ihr einfach ankommt und sagt, hey, hier bin ich, ich will jetzt durch, das ist mein Ding, lasst mich vor, dann machen die das, ohne mit der Wimper zu zucken, weil die nämlich klein gemacht worden sind. Bam. Klein gemacht, so wie du. Denn Vorschriften, Gesetze, das ist alles. Ja, so sieht's und wenn aus. Ihr euch dran haltet, dann bleibt ihr weiter klein. Ihr bleibt einfach weiter klein. Das ist das Problem. Ja. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Du hast dich so krass ausgekotzt. Ja. Mensch, David. Ohne Witz. Bin ich gar nicht gewohnt. Weißt du, ich nehme einfach mal zum Beispiel, ja, wie dieses Video von der AfD, dieser Truller da, die ich letztens auf irgendeinem Video von Jan Böhmermann gesehen habe, die ist nämlich genau so abgegangen und hat gesagt, hey, das kotzt mich an, ja, die Politik von heute und alles, das ist alles scheiße. Und genau nach diesem Motto sage ich das auch, ja, weil schlimm. Die ist mit ihrem Video extrem weit gekommen, keine Ahnung, die hat 4, 5 Views gekriegt auf YouTube. Ja, das Problem, die Leute hören zu und sehen das und denken sich, boah, Alter. Die hat's voll drauf, die redet voll viel. Die Nein, redet voll ganz schnell. Im Ernst, die war unglaublich hirnlos, das war eine Fresse. Ja, klar. Die wirklich, oh Mann, also ich bin ja echt nicht so, ja. Aber viele Leute machen Terror und kriegen durch Terror Gehör. Ja. Das ist voll krass. Das und indem Problem. Die auf Regeln scheißen, deswegen kommen die nach vorne und setzen sich über alle anderen hinweg. Halten sich nicht an Regeln und kommen dadurch nach vorne. Und ist es cool? Okay, nein, das ist nicht cool aus unserer Sicht, aber wenn man sich das mal ein bisschen als, naja, wie soll ich sagen, als Basis zum Nachdenken nimmt, einfach mal auf gewisse Sachen zu scheißen, dann kann man vielleicht mehr erreichen, als wenn man sich immer an alle Regeln hält. Yep. Da, ja, genauso sehe ich das auch. Ja. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch übrig? Scheiß doch auf die Zeit. Nein, Mann, nicht, jetzt was? Jetzt entspannst dich mal. Das sind 50 Sekunden. Das ist ganz gut. Cool. Scheiß doch drauf, ob das Handy runterfällt. Ja, ist doch völlig, ist doch egal. Das hebt doch. Mann, ey. Ja, ja, ja. Dreistigkeit siegt. Ja, überleg dir doch einfach mal. Ja, du jetzt hier an den Kopfhörern. Ich hätte schon fast gesagt am Mikrofon. Na, worauf du scheißen könntest. Wir könnten das so als eine Art Wochenaufgabe machen. Mhm. Aber hey, Alter. Oder Alte. Entschuldigung für diese Ausdrucksweise. Aber ernsthaft, ja. Wenn du diesen Podcast magst, Und davon gehe ich aus und würdest du nicht zuhören, dann geh jetzt bitte zu iTunes und gib diesem Ding 5 Sterne. Und scheiß nicht einfach drauf, sondern wenn du diesen wahnsinnig erhebenden und informativen Content weiter genießen willst, ja, dann musst du uns supporten. So das sieht ist, das aus. Das ist einfach so. Und wenn du jetzt sagst, hey, diese zwei Idioten, ja, die will ich nie wieder hören, dann schreib uns bitte an jaoderneinpodcast@gmail.com. Ja, also und dann gucken wir mal, was wir dir zurückschreiben. Ja, genau. Ob wir drauf scheißen, dir zurückzuschreiben oder ob wir vielleicht deinen Input wahrnehmen. So, hier, mach Scheiß mal aus. Scheiß doch auf die Zeit, mein Gott. Ja, wir machen jetzt einfach weiter, oder? Yeah. Ja. Ja. Also echt, diese Restriktion von 15 Minuten. Ich, keine Ahnung. Wir hatten das auch verlegt, hey. Ja, ich, keine Ahnung, wie kam ich auf den Scheiß, keine Ahnung. Ich dachte einfach nur, okay, wir fassen es jetzt mal zusammen und hier machen, ja, das ist so ein Rahmen. Aber heute ist nur mal ein Kotz-Special, das ist was ganz Neues. Genau, richtig, das ist ein kurzes Special. Ja. Kotz-Special. Ach, ein Kotz-Special, ja. Herzlich willkommen zum Aggressions-Podcast, der Folge, ja. Eigentlich könnte man so eine Art Staffelfinale draus machen. Ja, klar. Will ich jetzt aber nicht. Wir scheißen dafür drauf, wir machen einfach weiter. Oder auch nicht, keine Ahnung. Also überleg, ja, auf was du dir... dich scheißen kannst und... Überleg, auf was du dir die scheißen kannst. Genau, darauf. Das sollten wir uns. Dann kann man sich einige Sachen sparen. Ja, genau. Und so weiter. Okay, Roman, dein Fazit, bitte kurz. Man sollte auf alles scheißen, was einem nicht weiterhilft oder auf den Sack geht oder wehtut oder sonst was. Scheiß doch einfach drauf. Ja, genau. Und ich sag dir, scheiß auf alles, von dem du meinst oder von dem du ahnst, dass es dich bisher aufgehalten hat, weiterzukommen. Genau. So, over and out, ciao. Bam. Never stopped raising the bar for ourselves, for each other. Our growth is depending on pushing each other. And remember not to fall too far apart from each other. Be always there with a light and hand for each other.